Eine Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagenturen am News zufolge klagten 2550 Südkoreaner, darunter die Bewohner des Kreises Songju und der Stadt Gimcheon vom Bezirk Nordgyeongsang, unter gemeinsamer Unterschrift vor das Verfassungsgericht gegen die Stationierung des Raketenabwehrsystems SAAD durch die USA und Südkorea. Dafür beriefen unter anderem das Kampfkomitee Songju gegen die SAAD-Stationierung, das Bürgerkomitee Gimcheon gegen die SAAD-Stationierung und die Nationale Aktion gegen die SAAD-Stationierung am 6. April vor dem Gebäude des Verfassungsgerichtes eine Pressekonferenz ein und reichten dann dem Gericht die Anklage ein. Wie die südkoreanische Internetzeitung MinPlus berichtete, hielten das Kampfkomitee Songju gegen die SAAD-Stationierung, das Bürgerkomitee Gimcheon gegen die SAAD-Stationierung, das außerordentliche Maßnahmekomitee für den Schutz der heiligen Städte Songju vom Wohnbuddhismus und die nationale Aktion gegen die SAAD-Stationierung am gleichen Tag vor der US-amerikanischen Botschaft in Seoul eine Pressekonferenz ab und forderten die Unterbrechung der SAAD-Aufstellung und die Entscheidung der amerikanischen Regierung dafür.